Das Continental Classic ist in vollem Gange. Tolle Matches en masse. Die Wochenshows werden dadurch gefüllt. Doch irgendwie wirkt alles ohne Struktur. John Moxley muss sich wohl oder übel mit gleich drei Herausforderern bei World's End um den Titel streiten. Doch bis dahin stehen uns noch einige Spezialausgaben zum Jahresende bei AEW bevor. Wir besprechen alles Wichtige der vergangenen AEW-Woche heute hier im Review-Podcast bei der Elite Hour. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück bei eurem AEW-Podcast hier bei wrestling-infos.de. Ich bin der Julian, bin diese Woche mal wieder in der Moderatorrolle und bei mir ist heute der Thorsten. Hallo. Hallo, Grüße an die Hörerschaft. Jawohl, Grüße. Wir haben mal wieder einen Podcast zusammen, auch wieder ein bisschen her, ne, seitdem wir das Ganze gemacht haben zusammen. Ja. Na, das ist bei dir ist ja gut beruflich was los gewesen, ne, wenn ich das jetzt überblickt habe. Und dann freut es mich, dass wir beide auch mal wieder zusammen, die Brothers in Red, wenn wir mal so neben welchem internationalen Fußballverein wir so unsere Gunst geschenkt haben. Ne? Genau, der leider am letzten Wochenende für uns nicht in Aktion war, der FC Liverpool. Da wurde leider das Spiel abgesagt. Aber gut, mal schauen, wann wir darüber vielleicht nochmal reden können. Mal gucken, wann sie das denn nachholen. Das sieht ja ganz gut aus für Liverpool mittlerweile in den Ligenwettbewerben, also sowohl Champions League als auch Premier League. Von daher, wir sind eigentlich, was das angeht, ja guter Dinge. Bist du denn auch guter Dinge bei AEW gerade in Sachen Continental Classic zum Beispiel? Naja, wenn Kyle Fletcher das Ding nicht gewinnt, weiß ich nicht. Also so wie er im Moment aufgebaut wird, hat jetzt kurz nacheinander sowohl Ospreay als auch Okada gepinnt. Naja, also er ist irgendwie jetzt wirklich der Rising Up Star. Genau, er ist so der MVP, muss man sagen, allein was die Präsentation angeht dieses Jahr im Turnier. Gefällt mir auch sehr gut. Also finde ich gut, dass man dann direkt weitermacht, nachdem er Ospreay besiegt hat beim letzten Pay-Per-View. Und wir können es mal so sagen, auf jeden Fall im späteren Verlauf des Turniers, ob es dann im Halbfinale oder Finale ist, auf Ospreay wahrscheinlich wieder treffen wird. Also so sieht es ja momentan aus. Ich meine, Ospreay hatte bisher noch nicht so viele Matches gehabt. Ich glaube erst eins, wenn ich mich nicht täusche. Gegen noch Juice Robinson, der jetzt durch Commander ersetzt wurde. Also, ja, ihr merkt, es ist sehr schwierig hier teilweise die Struktur zu behalten bei diesem Turnier, weil wir haben zwei Ligen mit sechs Wrestlern pro Block, aber beide Ligen finden bei allen Shows statt. Es gibt keine Struktur. Manche haben nur ein Match bisher, manche haben schon drei nach aktuellem Stand. Also es ist wirklich, wirklich cool zu sehen in Sachen Wrestling, aber man muss es einfach mal so sagen, in Sachen Struktur. Etwas unübersichtlich, ne? Ja, es ist wirklich unübersichtlich. Und selbst bei den Shows, wenn sie da, das machen sie ja mittlerweile echt richtig gut, nach vor jedem Match zeigen sie den Zwischenstand, was die Punkte angeht, die Tabelle. Das ist cool, das haben sie letztes Jahr noch nicht so gemacht. Dieses Jahr machen sie das besser, das auf jeden Fall, da muss man Lob aussprechen, aber keiner weiß so richtig, wie viele Matches hatte derjenige schon. Also ich meine jetzt nicht, dass die da noch eine Statistik anzeigen müssen als Grafik, sondern einfach meinetwegen, wenn die Wrestler rauskommen oder bevor die das Match haben, dass sie nochmal sagen, okay, so ein kleines Video, wo du nochmal siehst, okay, der hat den besiegt bei der letzten Show. Weil ich habe zum Beispiel diese eine Collision-Show nicht gesehen. Das war, glaube ich, oder nicht komplett, das war die von der Woche davor. Oder so wie sie es früher immer, als es noch Dark und Dark Elevation gab, dass sie einfach unten so eine Bauchbinde durchlaufen lassen, so ein Scroller, wo sie einfach die bisherigen Turnierergebnisse dann durchlaufen lassen, ne? Ja, das zum einen, das könnte man auf jeden Fall machen. Ich bin immer trotzdem ein Fan von Show, don't tell. Also, dass man zeigen sollte und nicht unbedingt das so erzählen muss. Ne? Und ich finde, das hat man ja bei vielen Videos hier gesehen bei dieser Woche. Also bei sowohl Dynamite als auch Rampage und Collision, wenn man Matches für die Zukunft aufgebaut hatte, da hatte man für viele Sachen Videopakete. Also selbst für die Continental Classic Matches für nächste Woche zum Beispiel mit Osprey und Claudio beispielsweise. Da hatte man ja ein tolles Videopaket, ne? Oder auch zu dem Titelmatch mit Mina und Mariah. Das ist sowas in der Art, dass man so für 20 Sekunden einfach nochmal sieht, okay, der hat den besiegt letzte Woche, der hat den anderen besiegt oder der hat da verloren, dass man zumindest die Ergebnisse so kurz mal gesehen hat, dass man weiß, wer jetzt hier im Ring steht und wo die gerade im Turnier sind. Weil ich habe das Gefühl, also Commander ist ja jetzt dazugekommen zum Beispiel und der hat jetzt den Platz von Juice eingenommen, aber wenn man die Shows geguckt hat, hat man das ja gar nicht mitbekommen. Es gab ja nicht mal einen Grund dafür. Warum ist jetzt Commander dem Turnier? Also das, was ich eben meine mit ja irgendwie fehlender Struktur, aber trotzdem, ich meine, das ist typisch bei AEW, natürlich überragendem Wrestling, also teilweise überragendem Wrestling. Und ja, ich würde sagen, da können wir auch gleich mal reingehen bei Dynamite Kings los. Oder hast du noch was davon? Ich hätte noch so eine Idee, weil du ja eben angesprochen hast, dass die Matches im Durcheinander sind. Dass sie sich da vielleicht auch so ein bisschen in Japan Anleihen nehmen, jetzt zum Beispiel auch mal bei das Paradebeispiel nehmen, beim G1, dass sie zum Beispiel sagen, in einer Woche sind bei Dynamite die Blue League Matches und bei Collision die Gold League Matches und das kann man dann ja in der nächsten Woche umdrehen, dass dann die Gold League bei Dynamite ist und die Blue League bei Collision, na, so dass du dann wenigstens immer so die Blöcke hast, weil das ist ja bei New Japan auch, dass da dann immer, außer das ist jetzt so der Eröffnungstag oder Finaltag, ist ja meist so, dann kommt an dem einen Tag kommt Block A, am nächsten Tag Block B, dann wieder Einzelschuh Block A und so weiter und so fort. Das würde dem Ganzen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Struktur geben. Ja, absolut. Oder allgemein, wenn man einfach die League-Matches, also meinetwegen Blue ist immer bei Dynamite, Gold ist immer bei Collision, weil oder so. Da könnte man auch gerade in Bezug auf nächstem Jahr, wenn es dann nur noch beide Shows gibt, also Dynamite und Collision, dass man da wirklich allgemein ab Januar vielleicht mal startet, gewisse Roster oder eine gewisse Roster-Aufteilung zu bringen, dass man halt Leute nur bei Collision hat und Leute nur bei Dynamite, weil man sieht es gerade bei dem Turnier, ist einfach, jeder ist überall. Das heißt, jedes League-Match ist überall. So, wir hatten jetzt am Anfang hier bei Dynamite hatten wir ein, ich glaube, Blue League-Match war es. Kyle Fletcher gegen Shelton Benjamin. Und dann im Main Event hatten wir ein Gold League-Match mit Claudio Castagnoli gegen Brody King. Das ist so für uns jetzt, die das halt jede Woche gucken, die das auch aufmerksam verfolgen, die wissen, wie so ein Turnier funktioniert, ist das natürlich, also wir können uns da schon entlanghangeln, aber selbst bei mir muss ich echt sagen, mittlerweile, also es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, wer ist in welcher Liga jetzt und wie viele Matches hat jeder. Und ich denke, das wäre halt einfacher, wie du schon sagst, wenn man es aufteilt, dass nur eine Liga bei einer Show ist oder andersrum. Also das, wie du schon sagst, dass man halt dann das immer mal tauscht, das kann man ja auch machen. Aber das ist zumindest geschlossen als eine Liga bei einer Show dann. Ja. Bisschen mehr Ordnung reinbringt. Ne? Genau, weil das würde sehr viel, glaube ich, helfen. Ich finde, dieses Turnier spiegelt eigentlich so das typische AEW-Produkt des letzten Jahres wieder. Wir haben tolle Matches jede Woche bei fast jeder Show, aber es ist wenig Struktur da in den Stories und im Booking oftmals. Und ich glaube, das spiegelt das Turnier oder das ganze Konstrukt momentan so ein bisschen wieder. Das habe ich mir noch aufgeschrieben hier, was mir sehr aufgefallen ist diese Woche. Und aber bei Dynamite haben wir gestartet mit eben Shelton Benjamin gegen Kyle Fletcher. Beide hatten zu dem Zeitpunkt bisher 3 Punkte gehabt, also einen Sieg. Und Fletcher konnte hier etwas unfair tatsächlich gewinnen gegen Shelton. War ein knappes Match, das war wirklich ein 50-50-Match. Hätte in beide Richtungen gehen können, aber am Ende konnte sich Fletcher durchsetzen. Hat dann nach einem Sunset Flip, ich glaube, dann einen Roll-Up ausgepackt und hat dann die Hand zum Seil oder hat hat das Seil mit der Hand benutzt, um sich halt einen Vorteil zu verschaffen. Hat sich an den Seilen festgehalten. Genau, also Ja, damit Kai Fletcher 6 Punkte und den Sieg über Shelton. Das heißt, für Shelton wird es dann schon, wenn er das nächste Match verlieren sollte, schon schwierig, da überhaupt noch an Fletcher ranzukommen. Da kommen wir dann vielleicht am Ende, wenn wir alle Matches von dieser Woche aus dem Turnier besprochen haben. Es wird schwierig, Fletcher einzuholen, sagen wir es mal so. Mittlerweile. Der ist schon fast so gut wie im Halbfinale. Ja, richtig gutes Match. Also es war ein sehr guter Auftakt für diese Woche. Also da hatte ich schon mal wieder richtig Bock, weil ich mag beide momentan sehr gerne. Sind beide auf einem sehr guten Run. Und ja, das Match hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also war echt spaßig. Ja, definitiv guter Auftakt in die Woche. Und man hat gesehen, dass in Shelton also noch eine ganze Menge drinsteckt, auch in seinem doch für Wrestler etwas gesetzterem Alter. Ne? Und ja, also der hat den jungen Spund und Kyle ist ja noch verhältnismäßig wahnsinnig jung, hat den ordentlich gefordert. Genau, absolut. Also Shelton hat ja jetzt sogar noch, glaube ich, ein Match mehr momentan als Fletcher. Wie gesagt, er hat jetzt 3 Punkte, er muss aber noch gegen Okada ran, er muss noch gegen Garcia ran und gegen, ich meine, jetzt geht's schon wieder los. Wer ist noch in dem Block? Black Taurus, wie heißt der? Beast Motors, so heißt Beast der mittlerweile. Motors. Ich bin immer noch beim Alten. Ja, ja, gut. Ja. Eine Sache ist mir bei dem Match gleich aufgefallen und ich glaube, das haben sie dann aber in der Woche auch gemerkt und dann später, weil Kyle Fletcher ist ja dann bei Collision nochmal gegen Okada angetreten, auch in einem Turniermatch. Da haben sie es dann ausgebügelt, weil eine Regel des Continental Classic Turniers ist ja, keine Ringbegleitung, ne? Also von irgendwelchen Stables, niemand darf am Ring sein. Don Callis saß am Kommentar. Und das hat er beim Okada-Match nämlich nicht getan. Ja, gut, das kann das mal passieren, ne? Weil ja. Man hat wahrscheinlich nicht dran gedacht, okay, ja, vielleicht am Kommentar kann er ja sitzen. Naja, aber Kommentar ist Ringzeit, ne? Das ist halt stimmt, ja. Das müsste man halt klarstellen, was das bedeutet, ne? Das ist halt wieder allein diese Frage jetzt von dir und das ist eine berechtigte Frage, weil das einfach Verwirrung hervorruft, ne? Das ist auch eine dieser Regeln, die, ja, wenn die hier funktioniert, warum kann die nicht bei allen anderen Matches bei dieser Company funktionieren? Aber okay. Ja. Ich meine, er hätte ihn ja zu Beginn reinbringen können. Ich meine, Shelton wurde ja auch von MVP und Bobby Lashley mit auf die Stage begleitet, aber dann haben die beiden sich wieder nach hinten verzogen und Shelton hat das dann alleine gemacht. Das könnte man ja bei allen anderen Turnierteilnehmern, die irgendwie in Stables involviert sind, genauso machen, ne? Die werden von ihren Leuten zum Ring begleitet, dann verziehen sich die Leute wieder vor dem Matchbeginn und dann läuft das Match one-on-one. Ja gut, an sich klappt's ja. Also es war, glaube ich, einfach nur ein Versehen. Aber das daran haben sie wahrscheinlich gar nicht gedacht. So ein bisschen. Also ich denk's mal. Weil es hat ja auch zu nichts geführt. Ich meine, hätte es jetzt zu irgendeinem wichtigen Spot im Match geführt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, hey, das war dumm, weil das geht irgendwie ja gegen die Regeln. Aber in dem Fall, er saß ja wirklich nur am Kommentar und hat das Match kommentiert. Ne? Ja. Also es war schon in Ordnung so. Genau, aber das war schon mal ein sehr guter Auftakt für diese Show, beziehungsweise für diese Woche. Wir hatten außerdem dann bei derselben Show Brody King gegen Claudio Castagnoli im Main Event dann von der Gold League. Das war in dem Falle auch für beide dann das zweite Match. Beide hatten 3 Punkte, beide hatten ihr erstes Match gewonnen, also selbe Situation wie beim Opener. Und hier konnte ja dann Claudio sich dann den Sieg sichern über Brody King, auch wieder auf unfaire Art und Weise, denn hier gab es ja einen Low Blow. Das sollte allgemein so ein bisschen die Woche der Cheat Finishes werden, so ein bisschen. Wir hatten hier auch einen Low Blow und dann den Neutralizer zum Sieg über Brody King. Claudio damit 6 Punkte und einen Sieg über Brody. Also ja, wenn Claudio noch eins gewinnt, wird es für Brody dann schon schwer, ihn überhaupt einzuholen. Also man sieht, 5 Matches im Turnier, wenn du da 2-mal verlierst, da bist du dann schon, ja, schon ganz weit weg. Druck, ne? Ja. Aber war ein schöner Big Man Clash. Auf das Match habe ich mich auch ein bisschen gefreut, weil so die Giganten aufeinander geklatscht sind und Brody King ist ja also auch ein richtig guter Wrestler. Ja, absolut. Das Ding ist halt bloß bei Brody King und so geht es mir halt bei Leuten wie Beast Motors oder ja auch einen Juice Robinson in dem oder jetzt halt auch als Commander hier dazugefügt wurde für das Turnier. Das sind halt Leute, die machen im Singles-Bereich halt nichts, also die gewinnen ja nichts. Deswegen, warum sind die in dem Turnier drin? Klar, ich weiß, vom Booking her, die müssen halt, du brauchst Leute in dem Turnier anscheinend, die halt ein paar Niederlagen einstecken können. Aber das macht halt das Turnier so ein bisschen, ne, unwichtiger, wenn da halt Leute drin sind, die eigentlich sonst im Singles-Bereich nichts reisen und hier dann halt auch nichts machen. Deswegen, immerhin hat Brody gegen Darby gewonnen, sein erstes Match bei Mortos und bei Commander beziehungsweise Juice. Da hätte ich mir zumindest erwartet, dass sie ihr erstes Match gewinnen und dann von mir aus alles verlieren. Dass die zumindest am Anfang ein bisschen Kredibilität bekommen. Weil das machen die zum Beispiel in Japan bei den Turnieren auch, dass die Neuen oder die, ich sag mal, die Underdogs am Anfang einen Sieg bekommen und dann alles verlieren oder sowas. Ja, mit Commander machen sie halt nichts, mit Brody im Singles-Bereich eigentlich auch nicht. Die sind halt da, um gute Matches zu haben, aber das bringt halt für die Kredibilität des Turniers halt nichts. Ja, wenn sie zum Beispiel das so machen würden, auch wieder wie bei New Japan, dass da hast, das Problem bei diesem Turnier ist ja zum Beispiel, dass Okada zwar im Turnier steht, dass seine Matches aber nicht automatisch Titelmatches sind. Ne? Ja, das ist ja okay. Na, das meint, ja, so machen sie es ja zum Beispiel bei der World Tag League von WXW. Oder dass du dann sagst, hier, wenn jetzt Brody, ich weiß gar nicht, ob die in derselben Gruppe sind, aber wenn der jetzt wenn der jetzt einen Upset-Sieg gegen Okada im Turnier feiern würde, dass der dann danach automatisch ein Titelmatch um den Titel bekommt, wenn er das Turnier selber jetzt nicht gewinnen würde. Das Lustige ist, Brody King hatte das letztes Jahr nämlich schon gehabt, denn er hat Eddie Kingston besiegt gehabt im Turnier. Und Eddie Kingston hat ja damals diese tolle Triple Crown gewonnen. Für zwei Punkte. Und ja, ich dachte mir auch, okay, Tony Khan ist ja ein Fan auch von diesen Turnieren, ist Fan von diesem Booking. Also müsst ihr eigentlich für ein Collision oder Dynamite Match, für so ein Titelmatch, müsst ihr eigentlich ein gewisser Brody King ein Titelmatch bekommen. Hat er das bekommen? Nein. Also, ja, vielleicht machen sie es dieses Jahr besser. Also, das Ding ist, Okada hat ja jetzt schon eins verloren, ein Draw. Also, ich glaube nicht, dass der noch eins verlieren wird. Aber, ja, es ist, wie gesagt, es ist manchmal ein bisschen schwierig, das alles so perfekt zu machen. Ich verstehe das schon, aber um dem Turnier einfach ein bisschen Kredibilität zu geben oder mehr Kredibilität zu geben, haut da wirklich die Top-Leute rein, so ein bisschen. Das, ich weiß nicht, das wirkt manchmal so. Klar, es geht in Anführungszeichen nur um den Continental-Titel, aber das ist das größte Turnier, was sie machen. Und dass da die Top-Leute oder teilweise einige Top-Leute nicht drin sind, wie Swerve, wie MJF, Adam Cole, auch Moxley, Orange Cassidy, Jay White, Hangman Page. Warum Christian Cage? Der war ja auch lange TNT-Champ zum Beispiel. Jack Perry. Ich meine, klar, das mag sein, dass die momentan alle nicht, oder einige davon nicht verfügbar sind. Aber es wirkt so für den Zuschauer, der das guckt jede Woche, so, hey, okay, warum ist ein Commander da drin, wenn der gefühlt noch seit einem halben Jahr kein Match mehr gewonnen hat? Ja, ich glaube, ich meine, das haben sie, glaube ich, ja zumindest am Kommentar gesagt, dass er halt der Ersatz für Juice ist. Aber das ist ja bei AEW, so lang wie es die Liga jetzt schon gibt, bei Turnieren, auch wenn es jetzt so K.O.-Turniere wie sonst immer sind, du kannst ja meist am Turnierbaum schon erkennen, oder konntest das früher zumindest, wie das Finale aussieht, weil du da auf beiden Seiten den einen Namen hattest, der heraussticht. Und das ist jetzt ja zumindest so ein bisschen aufgeweicht, weil du jetzt hast du einen Ospreay mit dabei, einen Okada, einen Fletcher und so. Und da hast du so ein bisschen mehr Gemengelage. Wenn das jetzt ein World-Title-Turnier wäre, dass irgendwie der Titel, Mox muss verletzt den Titel niederlegen und dann machen sie so ein Ding um den World Title, dass du da natürlich die ganze A-Riege mit reinsetzt. Das ist klar, aber du kannst die Shows jetzt auch nicht die ganze Zeit nur aus Turnier bestehen lassen. Da muss es auch noch Storylines drumherum geben und ich weiß jetzt nicht, ob die Aber die Storyline ist ja das Turnier dann. Naja, aber ich meine, ob sich dann zum Beispiel ein Mox dafür hergeben würde, um so einen in Anführungsstrichen unbedeutenden Titel wie den Continental-Title anzutreten? Ja, nee, also das ist halt der Punkt. Also wie gesagt, dass das Turnier um den Continental-Title geht, deswegen verstehe ich ja schon, warum die Leute drin sind, die hier drin sind. Aber eigentlich dieses so eine Art Round-Robin-Turnier sollte, finde ich, schon eigentlich das größte Turnier sein. Und da sollte es halt schon, eigentlich müsste der Sieger ein World-Title-Match bekommen. Normalerweise. Beim nächsten Pay-Per-View. Weil das ist ja schon ein Riesending hier, ne? Irgendwie. Kriegst halt den Titelgürtel danach und bist dann und verteidigst den halt. Aber das an sich ist ja der Titel nicht wichtig für 11 Monate des Jahres. Man muss sich Ja. vorstellen, das ist, wenn du jetzt so die Wertigkeit nimmst, ich weiß jetzt nicht beim TNT-Titel, nachdem der jetzt zu Daniel Garcia gewechselt ist, aber irgendwie glaube ich, ist der Continental-Titel im Moment in den Singles-Titeln in der Wertigkeit an Rang 4. Na, Ja, also das ist ganz. ja eigentlich bei 11, ich sag ja, da ist 11 Monate von 12 Monaten im Jahr, ist der eigentlich komplett irrelevant, dieser Titel, weil was bringt das? Also, ich verstehe, das ist wie eine Art Trophäe. Aber beim Wrestling kannst du halt nicht unbedingt mit Trophäen in dem Sinne arbeiten, sondern da muss ja, weil Wrestling ist ja Storytelling und episodisch und so weiter, gerade bei AEW und so weiter, und allgemein bei vielen amerikanischen Promotions, da musst du ja danach einen Follow-up haben, wenn jemand etwas Großes gewinnt. Und in dem Falle muss man das ja so machen, dass dann eben der Sieger irgendeinen großen Titel, also er muss ja irgendein Match haben, für was er dieses Turnier gewonnen hat. Und dass er dann einfach das Turnier gewinnt, okay, das ist schön, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen, was macht er jetzt 11 Monate lang, wenn dieses Ja, Turnier nicht stattfindet? dann sollte das eigentlich ein ganz normaler Titel sein, aber Titel gibt's zu viele. Na, die ganze alte leidige Story. Also ich finde, der kann schon mit diesem Titelgürtel an sich, den kann es schon geben, so als Trophäe, das ist ja voll okay, aber dann sollte dann halt, wenn der das World Title Match hat beim nächsten Pay-Per-View oder wann auch immer das sein soll, dann soll dieser Titel dann auf dem Spiel stehen, klar, weil der casht den ein, sage ich mal, und dann ist dieser Titel erstmal wieder weg bis zum nächsten Ja, dann kannst du Turnier, auch ne? einen Pokal oder einen Koffer machen. Ja, natürlich, klar, aber das ist ja, also du verstehst trotzdem das System, ne? Das Ja, ist ja ja. dasselbe wie eine Trophäe, halt Ja, nur in dem Falle als Wrestling-Gürtel ist auch okay. Naja, Ja. man könnte das ja so machen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt ein Titelvereinigung Takeshita gegen Okada. Der Sieger wird der AEW Intercontinental-Titelträger. Und das Turnier wird dann, so wie du sagst, irgendwie zu so einer Art G1 mit einem Koffer oder einem Pokal und dann entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt gibt es das Titelmatch, zum Beispiel bei World's End oder eben dann beim nächsten bei Revolution. Na, das wäre ja denkbar. Oder eben so eine Geschichte wie Money in the Bank Koffer, Annie, oder so wie hier, sag schon, Christian Cage da seinen Contract hat, dass er den jederzeit einlösen kann. Das kann man mit einem großen Turnier ja machen. Ja, also irgendwas, ich finde, das könnten sie meiner Meinung nach verändern, aber gut, das ist so eine andere Sache. Wie gesagt, deswegen finde ich es halt ein bisschen komisch, dass manche hier im Turnier sind, aber gut. Wir kriegen ja trotzdem gute Matches, also ich will mich ja an sich nicht darin gehen, beschweren halt nur in Sachen Struktur und ja, ein bisschen Kredibilität. Naja, bei Rampage, um mal beim Continental Classic zu bleiben, hatten wir dann noch Kazuchika Okada gegen Mark Briscoe. Das war ein richtig gutes Match. Für mich sogar mit das Beste der Woche tatsächlich. Also vielleicht mit Fletcher und Shelton. Also es war für mich mit das beste Match dieser Woche beim Continental Classic. Okada damit mit seinem ersten Sieg in dem Fall hier noch. Der sollte dann ja bei Collision dann auch noch mal antreten gegen Kyle Fletcher. Wir hatten außerdem Daniel Garcia gegen The Beast Mortos. Da hat Daniel Garcia gewonnen und im Main Event hat Ricochet dann Commander besiegt. Das heißt, ja, Okada, er stand dann zu dem Zeitpunkt bei 4 Punkten, Briscoe weiterhin bei 0, Garcia ist auf auch 4 Punkte hoch und Beast Mortos blieb da auch noch bei 0 und Ricochet holt seine ersten 3 Punkte gegen Commander. Also im Endeffekt war das fast eine komplette Turnierausgabe bei Rampage. Deswegen habe ich sie auch komplett geschaut und du, glaube ich, auch, ne? Also nach langer Zeit mal wieder eine relevante Rampage-Show. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, so viel kann man sagen. Ja. Also ich habe die Turniermatches geschaut, ja. Genau. Es gab noch ein Frauen-Tag-Match, aber ja, das war an sich nicht so wichtig zu dem einen Segment. Vielleicht kommen wir dann später nochmal, aber ist an sich nicht so wichtig. Wie gesagt, die Turniermatches standen im Fokus und ja, das ist ja auch das Wichtigste momentan. Deswegen werden wir auch darüber natürlich heute vermehrt reden. Bei Collision hatten wir dann noch die nächsten drei Turniermatches, und zwar Darby Allin gegen Commander. Das konnte Darby Allin gewinnen, holt sich damit auch seinen ersten Sieg im zweiten Match. Commander bleibt bei 0. Der hat damit quasi, wenn man das Juice Robinson gegen Osprey Match noch mit reinrechnet, bei dem sich Juice verletzt hatte, bei dem dann eben Commander reingekommen ist, ist quasi das dritte Match in dem Falle hier für Commander beziehungsweise Juice. Also Commander wird da absolut nichts mehr mit dem Weiterkommen zu tun haben, nach drei Niederlagen. Dann hatten wir noch Kai Fletcher gegen Okada, und du hast ja schon angeschnitten, Kai Fletcher hat hier Kazuchika Okada besiegt, geht damit auf 9 Punkte hoch, 3 Matches, 3 Siege. Okada bleibt bei 4, damit schon 5 Punkte dahinter, und hat den Tiebreaker verloren, also das Match gegen Kai hier in dem Falle. Und ja, war auf unfaire Art und Weise. Das Match an sich war ein bisschen lame so am Anfang, aber ging dann so ein bisschen am Ende wieder, ja, oder kam am Ende wieder in Fahrt, als es dann in die Nearfall-Phase ging, und ja, ging es ein bisschen hin und her, und Rainmaker-Konter, nein. Dann Kai Fletcher mit seinem Move wieder gekontert. Dann gab es einen kurzen Ref-Bump so ein bisschen, so halb zumindest, und Kai Fletcher zeigt den Low-Blow, den Brainbuster, und besiegt Okada. Also für mich war das schon überraschend. Hättest du das gedacht? Naja, zumindest hätte ich es jetzt nicht für völlig unwahrscheinlich gehalten, so wie sie Kyle im Moment nach oben pushen. Aber dass er das jetzt so verhältnismäßig klar dann gewinnt, das ist sehr interessant. Ja, man, für Okada muss man ja anmerken, dass es hier jetzt tatsächlich so ist, dass es auch Halbfinals gibt. Also selbst wenn er jetzt in der Gruppe nur Zweiter wird, ist er ja immer noch in der Verlosung mit drin. Ja, das auf jeden Fall. Das Ding ist halt, ich meine, er wird ja wahrscheinlich trotzdem die letzten Matches alle gewinnen, die er hat. Hat er jetzt noch 2 gegen Beast Mortos. Das ist, glaube ich, ein Safe Win. Entschuldigung, ich muss, glaube ich, mal niesen. So, und war doch nur kurzes Ausatmen. Hat ein bisschen gejuckt in der Nase, sorry. Ja, und dann noch das Match gegen den guten. Gegen wen hat er noch ein Match? Boah, ich bin jetzt wieder so raus, das ist Wahnsinn. Gegen Shelton, genau, gegen Shelton. Boah. Wahnsinn. Also wie gesagt, man merkt, wenn die alle unterschiedlich viele Matches haben und das und bei allen Shows, das ist manchmal schwierig, da den Überblick zu behalten, wer noch gegen wen antreten muss. Ja, Okada noch gegen Shelton und gegen Beast Mortar. Ich denke mal, das werden klare Dinge für Okada sein. Also der wird ähnlich wie Kai Fletcher, ich denke, in dem Block ist es klar, wer weiterkommen wird. Obwohl es da momentan laut Stand noch relativ spannend aussieht. Also, ja, ich sag mal so, wir haben Kai Fletcher mit 9, dann haben wir Daniel Garcia und Okada mit 4 und danach Mark Briscoe. Und der gute Shelton Benjamin mit 3. Der einzige eben mit 0 ist der gute Beast Mortos, der natürlich immer gut ist und over ist, aber irgendwie, das ist so typisch, der verliert halt jedes Match. Also, ja, ich weiß nicht, warum der im Turnier ist, ne? Das ist manchmal naja, so ein Ding. Er ist quasi der Toru Yano des Continental Classic. Na, man weiß, ja. Er wird es nie gewinnen. Ab und zu vielleicht mal einen Upset-Sieg, und ansonsten ist er für gute Matches da. Aber danach sieht es ja momentan nicht mehr aus. Ich meine, er wird bestimmt noch einen Sieg bekommen, aber ich finde, bei solchen kompletten Underdogs, wo keiner glaubt, dass die irgendwas reißen, die sollten, finde ich, am Anfang gewinnen irgendwie. Irgendein Match am Anfang. Also, ja, no. Das ist halt leider so ein Ding, aber gut. Wie auch immer. Ja, da haben wir eigentlich. Ach nee, und Garcia gegen Mark Briscoe habe ich noch nicht erwähnt. Genau, das gab es auch noch bei Collision. Das war der Main Event. Da hat Mark Briscoe gewonnen gegen Garcia. Hat sich damit eben auch die ich eben gerade erwähnt habe, die ersten 3 Punkte geholt. Das heißt, Garcia bleibt dann bei 4. Briscoe marschiert auf 3 hoch. Das heißt, da ist es theoretisch momentan nochmal spannend, aber ja, an sich, ich glaube, die werden sich jetzt, also gerade Garcia, Briscoe, Und Sheldon, ich glaube, die werden sich so ein bisschen die Punkte hin und her reichen. Und Okada wird dann durchmarschieren. Ja. Ja, aber an sich. Also Kyle und Okada sind aus der Gruppe eigentlich so die beiden, die die ersten beiden Plätze belegen sollten, damit es dann bei World's End, weil die vielleicht ist das auch noch nicht jedem bewusst, die Halbfinals und das Finale finden ja alle bei World's End statt. Genau, das stimmt. Also da ist schon mal, das finde ich aber cool dieses Jahr, weil man da nicht so viel andere Matches dann nebenbei jetzt noch aufbauen muss, um den Pay-Per-View zu finden. So hat man schon mal drei Matches. Ist eigentlich gar nicht so schlecht geplant, was das angeht zumindest, im Gegensatz zum Rest des Turniers. ja, nächste Woche haben wir ja dann schon, Winter is Coming und da geht's tatsächlich, da haben wir auch schon etwas angekündigt für Dynamite anhand dieser Matches. Und zwar haben wir zwei Gold League Matches angekündigt. Wir haben Claudio gegen Will Ospreay. Das ist dann Will Ospreys zweites Match. Der muss ja eigentlich schon gewinnen, weil sonst wird es echt auch für ihn ein bisschen tricky. Und dann haben wir noch Ricochet gegen Brody King. Das wird auch cool, glaube ich. Also zwei absolute coole Matches für diese Show. Und ja, da kann er, das, da haben beide drei Punkte. Also ich glaube, da könnten beide gewinnen. Ja, das wäre vielleicht ja. Da würde ich vielleicht sogar auf Brody tippen. Ja, das Ding ist, weil beide müssen noch gegen Ospreay ran. Das heißt, der Sieger hier wird wahrscheinlich eher noch die Chance haben, am Ende weiterzukommen im letzten Match. Von daher, mal schauen, wie sie das machen. Dann haben wir noch Ospreay gegen Darby, dann die Woche drauf am Mittwoch. Das ist dann, ich glaube, Holiday Bash müsste das sein. Also, wir haben ja jetzt ein paar Special Shows. Winter is Coming, Holiday Bash. Und dann, ist ja beinahe schon World's End, ne? Das ja, dann haben wir Dynamite und 34th Street. Also ist ja alles in New York hier so ein bisschen dann am Ende. Ja, genau, weil das wird ja im Hammerstein, also zumindest Dynamite oder Collision wird ja im Hammerstein Ballroom rund um ROH Final Battle mit aufgezeichnet. Ne, und dann gibt es irgendwie noch diese 34th Street. Da weiß ich aber nicht, ist das auch im Ballroom? Ich glaube schon. Warte mal, ich gehe mal hier drauf. Hammerstein Ballroom, ja. Tatsächlich. Gucken. Und dann ist ja auch World's End. Das ist ja noch vor Silvester, irgendwie ein, zwei Tage vorher. Also da muss man schon sich ordentlich sputen. Und die Leute sollen ja auch die Weihnachtsfeiertage nicht arbeiten müssen. Die wollen ja wahrscheinlich dann auch bei ihren Familien sein. Ja, absolut. Die nehmen ja da einiges auf auch. Ich glaube, am 22.12. nehmen sie dann schon irgendwie Dynamite auf. Und ich glaube, es würde ja sogar auf den Weihnachtstag fallen. Dynamite ist ja der 25. dann. Von daher, das nehmen sie vorher auf. Da wird es bestimmt auch noch ein paar Matches geben. Wir haben aber dann noch, das bin ich euch noch schuldig, das letzte angekündigte Match bisher für nächste Woche Collision. Da haben wir dann, beziehungsweise für diese Woche, aber jetzt kommende Collision-Ausgabe, haben wir Kazuchika Okada gegen Beast Mortos. Das ist schon noch angekündigt in der Blue League. Ja, haben wir das Continental Classic so gut es geht, so übersichtlich, wie wir es zumindest irgendwie uns so übersichtlich, wie wir es konnten, irgendwie abgefrühstückt, in Anführungszeichen, weil es ist schon sehr, sehr viel und bisschen unstrukturiert bei den Shows. Das heißt, um das chronologisch durchzugehen, ist das eigentlich kaum möglich, weil halt, wie gesagt, viele haben unterschiedlich viele Matches. Und dann hat man auch noch die Liga-Aufteilung etwas verwurstelt. So, ne? Das ist nicht so wie letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war eine Liga bei Collision größtenteils und eine bei Dynamite. Das ist dieses Jahr nicht so. Deswegen ist es etwas verwirrender. Aber gut. Ja, haben wir das Continental Classic abgehakt? Hast du noch was zu sagen zum Turnier und zu den Matches? Nö. Also da haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen. Genau, ist auch eine halbe Stunde fast drüber erzählt. Ist auch das wichtigste Thema eigentlich. Das zweitwichtigste für den momentanen Verlauf bei AEW ist ja eigentlich das Thema oder die Storyline um den World Championship. Die Death Riders sind natürlich wieder komplett am Durchdrehen bei allen Shows irgendwie. Vor allem bei Dynamite und bei Collision. Bei Dynamite gab es ein Match erstmal, und zwar Jay White gegen Pac. Ein Match, was ja dich bestimmt auch sehr gefreut hat, dass es das gab hier bei dieser Show. Dann gab es während dem Match, also Jay White hat das Match tatsächlich gewinnen können. Fand ich ein bisschen komisch, wie man das gemacht hat, weil also Puck bzw. die Death Riders wollten cheaten, mal wieder. Also Cheating ist diese Woche anscheinend angesagt hier bei AEW. Und Wheeler Yuta zeigt von draußen einen Psycho Knee Strike, also das Finish von Bryan Danielson, was er so ein bisschen übernommen hat, und haut Jay White in den Ring. Puck nimmt sich Jay White, will irgendwas zeigen, und Jay White kontert einfach so in den Blade Runner. Also komplettes Finish von Bryan Danielson irgendwie genosed. Das war ein bisschen komisch. Also ein sehr überraschendes Finish in dem Falle hier, wie das dann zustande kam, aber natürlich der richtige Sieger hier. Orange Cassidy ist danach noch returned, Hangman Page kam heraus, und es sieht wohl so aus, als ob es ein Four-Way-Match bei World's End gibt, mit Orange Cassidy, Jay White, Hangman Page und John Moxley um die Titel. Wie fandst du das ganze Segment, den Engel? Ja, also dass es ein Four-Way gibt, okay. Ich finde es ein bisschen chaotisch, weil es gab den Aufbau ja nochmal. Und ich glaube, Jay White ist ja eigentlich eher mit reingerutscht, weil er irgendwie hinter Hangman her war. Ne, weil die hatten ja Matches und Hangman hat zweimal gegen Jay White verloren. Deshalb frage ich mich, was prädestiniert ihn plötzlich, um den World Title antreten zu dürfen? Er ist doch eigentlich eher so auf einem absteigenden Ast, was jetzt die Match-Ansätze oder Match-Erfolge angeht. Ein bisschen undurchsichtig und ja, ich weiß nicht, ich sehe in Orange Cassidy noch nicht so main-eventig unterwegs. Also er hat jetzt so seine Berechtigung in der Fehde mit John Moxley, wäre jetzt der logische Herausforderer. Die anderen beiden, ich weiß jetzt nicht, die da mit reinstecken, Matze statt Klasse oder so. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Four-Way dann vielleicht auch wieder zu viel wäre. Die hätte man sich dann für später aufheben können. Ja, ich weiß nicht, irgendwie wirkt es ein bisschen schnell, weil die Storyline rund um John Moxley und die Death Riders, also ist ja irgendwie nicht darauf ausgelegt, dass es mehrere Herausforderer in dem Sinne geben sollte, die gleichzeitig da sind. Also es sollte ja immer, also erst war es Orange Cassidy, der sich da aufgeopfert hat für das Ganze, dafür anzutreten gegen Moxley. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, Jay White, weil der hat ja wenigstens zwei Siege bekommen. So sah es ja auch letzte Woche ein bisschen aus bei diesem Angle, aber selbst beim Pay-Per-View hat man ja schon so ein bisschen gesehen, ja, also nimmt man da jetzt Christian mit rein und Hangman, warum auch immer. Jetzt auch noch Orange Cassidy, der wieder zurückgekommen ist, nachdem er beim Pay-Per-View ja rausgeschrieben wurde, mit der Chemikalie, die sie ihm da drüber geschüttet haben. Desinfektionsmittel, also, ja. Genau, und also ich weiß nicht, ich find's an sich okay, also vom Storyline-Sinn her macht es, ist schon okay, dass Orange hier wieder dabei ist, aber ich finde jetzt eher wieder gegen Moxley und vor allem, weil er ja wieder aufs Maul bekommt, sage ich mal. Vor allem bei Collision hat man das gesehen. Das ist wieder so ein Lowlight. Also ich fand den Angle an sich, der war echt positiv. Ich fand den super. Hier auch mit dem Match. Also das Match war klasse und dann auch der Angle danach. War echt cool gemacht an sich. Aber dann der Angle bei Collision, als Orange sich den Death Riders gegenübergestellt hat, wurde komplett gekillt. Und dann ja, also kam wieder keiner für den Save, bis dann Backstage FTA irgendeine random Promo gehalten haben und das dann so halbwegs mitbekommen haben. Also ich finde, dass die Umsetzung teilweise ein bisschen verwirrend, aber an sich, ich habe an sich nichts gegen dieses, also ich finde die Leute halt cool, die in dem Four-Way drin sind, aber natürlich von der Logik her macht das teilweise keinen Sinn. Warum ist ein Hangman Page da drin? Warum gibt's überhaupt ein Multi-Man-Match bei dieser Storyline rund um Moxley und seinem Plan, den er ja hat, dass er das Feuer aus den AEW Babyfaces herausholen will und Orange Cassidy der Erste war, vielleicht Darby irgendwann der Nächste ist, jetzt ein Jay White, aber warum da jetzt ein Hangman noch mit drin ist, der natürlich später dazukommen kann, aber irgendwie, Hangman ist auf einmal wieder ein Babyface, irgendwie haut es noch nicht so ganz hin. Ja, aber wir sollen ja bei World's End jetzt endlich herausfinden, was denn die große Motivation der Death Riders ist, was John Moxley dazu treibt, das zu tun, was er tut. Und ich glaube, damit ist auch klar, dass er bei dem Event den Titel verteidigen wird, weil ich stelle mir vor, er verliert den und hinterher sagt er, ja, wir haben alle auf Geheiß von Shane McMahon gehandelt. Ja, toll. So, also ich, diese Einspieler, man sieht ja jetzt ab und zu Vignetten, wie dann die Death Riders so auf so einem Pickup-Truck durch die Wüste fahren und dann gibt's irgendwann die Einblendung des Datums von World's End. Also irgendwas Großes wird da passieren und ich glaube nicht, dass man da dann John Moxley den Titel wegnimmt. Ja, nee, ich glaube, das denken die wenigsten, dass man das macht. Ich finde es halt cool, dass man Jay und Hangman so ein bisschen, dass man die Fehde jetzt hier rübergetragen hat. An sich, das ist ganz cool. Das Ding ist halt nur, was gibt Hangman das Recht, ein Titelmatch zu haben? Und ja, aber gut. Also rein logisch macht dieses Match keinen Sinn. Rein vom auf dem Papier, so das Four-Way-Match mit den vier Charakteren könnte bestimmt sehr, sehr gut werden. Also da freue ich mich an sich schon drauf, weil das wird ein chaotisches Match. Du hast am Anfang gesagt, es ist ja alles zu chaotisch. Ich glaube, deswegen mag ich das gerade so. Obwohl das logischer, ja. Also vom Logikaspekt her nicht wirklich viel Sinn macht, warum dieses Match stattfindet, aber an sich, das Chaos ist mal was anderes im Gegensatz zum, ich sage jetzt mal trotzdem, relativ strikten 1-gegen-1 Turnier, was man gerade nebenbei laufen hat. Also von daher finde ich das an sich gar nicht so schlecht. Nur manche Angles sind ein bisschen fragwürdig, wie eben der Fall Collision. Ich meine, Orange Cassidy, ich dachte jetzt, wenn er zurückkommt, kriegt er mal ein bisschen Offensive gegen die Death Riders, aber nein. Wird wieder gekillt. Hat man ja dann bei Collision auch gesehen, weil da hat er sich ja den sogar allein gestellt und absichtlich verprügeln lassen. Also ich glaube, am Ende ist Orange Cassidy in dem Match, um den Pin zu fressen, damit die anderen beiden nicht beschädigt werden und die dann sich da weiter untereinander kappeln und für später als mögliche Herausforderung Forderer auf dem World Title dann noch unbeschädigt bleiben. Also was ich, also das wäre so meine Booking-Idee eigentlich, um das vielleicht ein bisschen, ja, interessanter vielleicht sogar zu gestalten, wäre, dass man Orange Cassidy vielleicht mit FTR um die Trios Titles stellt gegen die Death Riders bei dem Pay-Per-View. Oder halt dann die Woche danach oder davor, ist ja auch egal, dass man dann Trios-Title-Match macht und dass eben noch, dass es noch ein Match gibt mit Jay und Hangman. Jay aber das Titelmatch bekommt. Hangman, wenn er gewinnt, ist er im Titelmatch drin. So könnte man das halt machen. Also und dann hättest du wenigstens ein Freeway. Na, das wäre ja jetzt zum Beispiel nächste Woche eine Möglichkeit gewesen, weil da gibt's ja das Tag Team Match, wo ja eben Orange und Jay antreten. Na, oder man hätte dann irgendwie gesagt, Jay und Hangman auf der einen Seite gegen die Death Riders und wenn Jay und Hangman gewinnen, dann ist Hangman mit im Match. Naja, hört sich alles nicht besonders prickelnd an. Nee, aber gut, mal schauen, was das Chaos für uns dann die nächsten Wochen noch bereithält hier bei den ganz vielen Special-Shows, die wir haben, rund um die Weihnachtszeit. Ja, genau. Außerdem, ja, bei der Show, ich sag mal so, bei Dynamite, es gab ein paar Lichtblicke noch. Also, ne, also ich fand zum Beispiel den Squash von Swerve Strickland gegen Max Caster ganz unterhaltsam. Er ist der Best Wrestler Alive, Max Caster, aber wird komplett zerstört von einer der Besten der Welt tatsächlich, von Swerve Strickland, hier im AEW-Kosmos. Und ja, Swerve möchte anscheinend wieder Lashley. Und ja, wird es bestimmt ein Rematch geben, weil Lashley hat momentan ja auch gar nichts zu tun, außer Shelton zu unterstützen. Also klar ist es wieder ein Match, was man machen kann, aber wenn man sich zurückerinnert, das Finish beim letzten Pay-Per-View von deren Match war ja relativ klar. Also war jetzt kein Match mit Eingriffen in dem Sinne, wo Swerve deswegen verloren hat oder hat er jetzt nicht durch Cheating verloren oder irgendwas. Also der wurde einfach besiegt von Lashley. Ich frage mich, warum der jetzt da unbedingt ein Rematch haben muss. Naja, vielleicht wird er uns das noch mitteilen. Ne? Hoffentlich. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit. Eben, ne? Und Lashley, der wird sich jetzt noch so ein bisschen zieren, wird sagen, wieso? Du bist kein Gegner für mich, haben wir ja beim letzten Mal gesehen. Na, und irgendwann wird dann Strickland einen Move bringen, der dann Lashley umdenken lässt und dann werden die beiden bei World's End die Rückmatch haben. Genau, außerdem hatten wir noch einen Sieg von NRJ über Penelope Ford bei Dynamite und danach die Challenge an Mercedes Moné für den TBS-Title, was es dann in 2 Wochen gibt tatsächlich bei der Washington DC Dynamite, bei der es auch Ospreay gegen Darby Allin gibt. Also genau das ist das Booking, was ich mag. Die kriegt einen Sieg, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der spektakulärste Sieg war. Also muss man ja schon mal sagen, es war jetzt nichts Spektakuläres. Aber sie hat innerhalb von knapp 9 Minuten, ist vielleicht schon ein bisschen zu lang, aber trotzdem, sie hat gewonnen in NRJ und hat danach eine Challenge herausgerufen an Mercedes Moné. Und dann gab es einen kurzen Face-Off. NRJ als Babyface steht am Ende oben. Genau so sieht's aus. So baust du einen Challenger auf. Doch kein Problem. Für so ein TV-Match genau mehr erwarte ich gar nicht. So baut man das auf. Im Gegensatz zum World-Title-Match war das deutlich besser. Ja, wobei ich mich frage, ob man Anna Jay nicht eine bedeutendere Gegnerin als Penelope Ford hätte vorsetzen können. Ja, für die Zeit ja. Also hätte sie jetzt, also bei 9 Minuten muss ich auch sagen, Penelope Ford, boah, ist jetzt halt nicht so die von Kredibilität bestückteste Frau in dem Sinne hier bei AEW. Von daher hätte ich da auch entweder eine andere Gegnerin gehabt oder, was eigentlich für mich, für mein Szenario, was ich hier gerade bewerbe, über was ich jetzt gut fand hier, einfach ein kürzeres Match, maximal 5-6 Minuten oder so. Wo du sieht, die siegt die dominant und ist eine Gewinnerin und dann geht sie noch gegen Mercedes und sieht da auch noch gut aus am Ende. Also, und man denkt, boah, die ist eine Challengerin, ne? Also, ja, cool. Find ich nice. So soll es sein. Das ist ganz easy. Da kommen wir dann gleich bei Collision eher zu einem kompletten Gegenbeispiel. Um das mal so zu sagen. Ja, ansonsten, wir hatten noch, das fand ich noch sehr lustig eigentlich, den Chris Jericho Breaking News Clip. Das muss ich echt sagen, fand ich lustig. Weil der hat alle wichtigen Shows für sich und für Ring of Honor angekündigt. Und genau das erwarte ich von einer Pro-Wrestling-Show. Promoting. So sieht's aus. Ich weiß jetzt, dass Jericho bei Ring of Honor war, dass es da anscheinend einen Angle gibt oder gab für sein, also das hat, weiß man ja jetzt, dass es Matt Cardona war, der jetzt ihn herausfordern wird bei Final Battle. Aber man wusste, okay, das passiert im Hammerstein Ballroom. Bei Ring of Honor wird es einen Angle geben. Chris Jericho wird seinen Titel verteidigen beim nächsten Pay-Per-View. Also genau das reicht doch. Das ging 90 Sekunden oder so. Okay. Ja. Hat mir auch gefallen, ne? Und ich will das Match auch sehen. Genau. Ansonsten, um mal noch so einiges abzuhaken, was bei dieser Show war. Wir hatten noch eine Julia Hart-Vignette und dann eine Jamie Hayter-Promo. Die werden wahrscheinlich auch ein Match haben, gehe ich mal von aus, bei World's End. Wenn dann Julia Hart jetzt wahrscheinlich nächste Woche irgendwann debütieren sollte, oder nicht debütieren, aber ihr, wie heißt das, Comeback feiern sollte. Genau. Und ja, wir hatten noch eine Hook-Promo und dann gab es einen Beatdown durch die Patriarchy, denn er hat ein Match gegen Nick Wayne jetzt bald in New York und dann, ich denke mal, gegen Christian Cage bei World's End, wenn jetzt Cage nicht im World Title Match ist, weil es ist ja die Rache gegen, oder für seinen Vater, für Taz. Also müsste er ja eigentlich jetzt Nick Wayne dann besiegen und dann gegen Christian Cage gehen. Na, dann hätte es aber eigentlich eher im eher gegen Christian Cage im Hammerstein Ballroom gepasst. Ja, die haben ja mehrere Shows im Hammerstein. Das ist richtig, ne? Weil da ist, das ist ja eine der Hochburgen der ECW gewesen und das ist ja die Liga, in der Test seine größten Erfolge gefeiert hat. Also ich denke mal, da wird vielleicht sogar ein Taz returnen dann und vielleicht sehen wir dann noch einen größeren Angle, was dann das Match vielleicht für World's End dann bereithält. Vielleicht machen sie sogar ein Match um den Contract, das wäre sogar ganz cool, weil da geht's dann wenigstens um was, weil ansonsten interessiert mich das Match ja so gut wie gar nicht. Ja, genau. Dann hatten wir noch bei Dynamite, um jetzt mal zu den Lowlights zu kommen, ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, ja, wann kommt's endlich? Die Dynamite Dozen Battle Royale und diese ganze Fehde rund um Adam Cole, Kyle O'Reilly, MJF. Also, wir haben ja noch nicht darüber geredet, wir beide, aber also für mich ist das, deswegen habe ich es jetzt auch so lange hinausgezögert, bis wir darüber reden, für mich ist das absolut Es ist vorhersehbar, es ist ohne Liebe gemacht so ein bisschen, es ist komplett verwirrend. Ich will einfach, dass das bei World's End vorbei ist. Ja, und wir können gediegen ins neue Jahr schauen. Das ist richtig, so Altlasten entsorgen. Ne? Ja, im Prinzip hätte man die ganze Geschichte MJF gegen Adam Cole nach Adams Verletzung bleiben lassen sollen. Na, dieser Double Turn, ist der Double Turn dann wieder zurück, das hat's irgendwie nicht gebracht. Also bitte, wenn ihr da schon ein Ende bauen müsst, dann ein schnelles Ende und im neuen Jahr dann beide mit neuen Vorhaben in die Shows bringen. Genau, also das Match, die Dynamite Dozen Battle Royal, war an sich nichts Besonderes. Es kommt jedes Jahr. Es gewinnen zwei, in dem Fall war es Adam Cole und Kyle O'Reilly, die einzigen wirklichen Stars auch in dieser Battle Royale, von denen insgesamt, ich glaube, 12, die drin waren. Das hat man aber nicht so wirklich der Crowd anscheinend gesagt, weil die dachte, hey, die kämpfen jetzt nochmal weiter. Aber nein, denn die kämpfen erst nächste Woche bei Winter is Coming in einem Singles Match und der Gewinner tritt dann gegen MJF an, um diesen tollen, tollen Ring, den, also eigentlich wäre doch die Story sinnvoll, wenn MJF auch in der Battle Royale gewesen wäre und beziehungsweise er müsste jetzt gegen Adam Cole antreten und verliert dann den Ring oder irgendwie sowas. Also irgendwie hätte man da was anders drehen können. Aber gut, es gibt anscheinend jetzt doch das Match Adam Cole gegen MJF bei World's End und ja, wenn sie jetzt Kyle machen, ne, boah, yes. Nee, sorry. Irgendwann bei Double or Nothing kriegen wird dann Adam Cole gegen MJF, wenn beide nochmal zweimal hin und her geturnt sind. Nee, sorry. Muss nicht sein. Sind öfters geturnt, als Big Show seine Gesinnung gewechselt hat, ne? Ja, also. Ja. Ich muss echt sagen, momentan, also guck ich mir lieber nochmal so ein Match an hier mit, wie hießen sie, Big Boom AJ und so. Die waren wenigstens over. Nee. Die waren wenigstens over bei der Show. Ohne Witz. Die habe ich mir nicht gegeben. Ja, aber immerhin waren sie over. Aber so. Wir haben ja noch den Sheriff gesehen, der hat ja ein Fahndungsplakat aufgehoben, aufgehangen. Es wird ja bald einer zurückkommen. Ja. Und zwar der Most Wanted, und zwar Bandido. Nach langer, langer Zeit ist er mal wieder am Start. Und ich finde es gut, dass sie meine Vignette wieder gemacht haben für sowas. Bei Julia Hart hat man es ja schon die letzten Wochen gesehen. Und jetzt eben auch bei jemand wie Bandido, der jetzt ja auch schon lange, lange weg ist. Ich glaube, fast 2 Jahre war der raus. Ist auf jeden Fall ewig her. Und ja, mal schauen, was er machen wird. Also, ja. Er kommt halt wieder in die Shows rein. Und für sowas wäre halt zum Beispiel so ein minimaler Roster-Split, zumindest eine kleine Aufteilung auf Collision und Dynamite, irgendwie besser, weil dann würde sowas halt viel mehr bringen, weil der kommt jetzt einfach in diesen Pool von Leuten rein. Ja gut, was macht der jetzt? Naja, logisch wäre es ja, wenn man ihn zur Fraktion Ingobernable steckt. Nee, das wäre schon wieder so faules Booking, finde ich. So, ja, stecken alle in ein Stable. Aber mal ehrlich, lieber das machen als gar nichts. Ja, naja, klar, aber das ist ja trotzdem nicht cool. Also, zumindest für mich wäre das jetzt nicht so spannend. Also ja, irgendwie, der braucht einen Spot. Sowas wie Takeshita zum Beispiel. Das wäre was. Bandido, Takeshita. Return Match für Bandido. Kann er es noch oder wird's nix? Sind die überhaupt schon mal je gegeneinander angetreten? Keine Ahnung, aber es hört sich nach einer tollen Ansetzung an. Ja, das definitiv. Ich meine, bei Takeshita hat ja an sich auch nichts zu tun. Da gab es bei Collision jetzt ein Segment mit Powerhouse Hobbs. Der anscheinend jetzt so der nächste Herausforderer sein soll, aber das wirkt für mich auch nur so, hey, wir haben gerade nichts anderes und Hobbs hat auch nichts anderes, also ja, machen wir halt mal so ein Match bei, ich hoffe nicht, dass das Pay-Per-View-Match ist. Also, das wäre ein bisschen lame. Das müsste dann echt so sein, dass er sich, das Powerhouse sich erst durch die Don Callis-Family schnetzelt und so Takeshita als Final Boss dann auf ihn wartet, ne? Ja, das könnte man machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also Hobbs, Ja, aber der braucht jetzt erstmal auch wieder so ein bisschen. Vielleicht ist es das, was er braucht jetzt, keine Ahnung, aber es ist für mich irgendwie, also Hobbs Takesh da, klar, das kann man mal machen für so ein TV-Match. Das ist für mich so ein Eliminator-Match oder was auch immer. Da kannst du das ruhig machen, aber Ja, nicht beim also Pay-Per-View. so ist ja auch die Backstage-Vignette bei Collision dann abgelaufen. Er hat ja da Takeshita und Don Callis konfrontiert, die gerade von René interviewt wurden. Und da hat ja dann hat er ja auch Don Callis gesagt, ja, in meiner Verletzung nicht angerufen, gar nichts gemacht, mich nicht weiter bezahlt und so weiter. Ne? Und sagte, ey, hier. Ich habe einen neuen Fokus und dann deutet er ja auf den Titelgürtel und sagt, Callis, ja, ja klar, können wir machen, Titelmatch, aber wir haben andere Verpflichtungen in Asien, Europa. Also klar, er will sich drücken. Ne, und das kann man dann ja so, aber irgendwann bist du dann dran. Und dann hat ja Powerhouse ihn noch gewarnt, ja, vergiss mich aber nicht. Ne, und jetzt könnte man so das dahingehend aufbauen, dass er jetzt so eine Winning Streak startet und dann irgendwann sagt so, Kölles, jetzt habe ich hier irgendwie 10 Leute am Stück oder 15 oder 20 Leute am Stück besiegt und jetzt will ich das Titelmatch. Und wenn Kölles sich dann nochmal rauswieseln will, dass er ihm dann wirklich mal Zunder gibt. Und so Wenn man hätte das so es. erklärt, okay, dann, wenn man die Zeit hat, diese Story so zu erzählen, dann warum nicht? Ja, ich weiß nicht, irgendwie bei Hobbs momentan, gut, dass er wieder da ist, aber ja, ich hoffe mal, also wenn es die Fehde jetzt ist, dann okay, lass mich überraschen. Aber so richtig für den Pay-Per-View, ja. Weiß ich ja nicht. Und dass man da jetzt wieder Cage und Archer opfern muss, dass sie da zweimal verlieren gegen Hobbs als Aufbau. Ich meine, die machen gefühlt bei jeder Storyline dasselbe, ne? Das ist auch crazy. Naja, eben. Also, naja. Naja, müssen wir mal gucken, wie sie das machen. Aber interessant fände ich es. Also Powerhouse und Takeshita, das könnte auch ein interessantes Match werden. Ja, absolut. Also als Match an sich habe ich da nichts dagegen. Ja, wie gesagt, wenn es das Pay-Per-View-Match wird, dann ist es so. Aber ja, ich meine, anscheinend ist es ja auch so für Takeshita. Für den spielt es ja sogar eine Rolle, weil wenn der noch International Champion sein sollte nach World's End, dann wird er höchstwahrscheinlich ja dann sogar sowohl also als International Champion als auch dann vielleicht sogar Never Openweight Champion dann Richtung Wrestle Dynasty gehen, weil er hat im Tokyo Dome am 4. Januar noch das Never Title Match gegen Shingo Takagi von New Japan. Also für ihn könnte es ein interessanter Monat werden jetzt. Könnte Double Champ werden tatsächlich. Na, das wär's doch, wenn er dann im Tokyo Dome beide Titelgürtel hochhält. Ne? Und ich meine, einen Tag später ist ja dann auch Wrestling Dynasty, auch im Tokyo Dome. Also AEW ist ja das Wochenende oder die Tage in Japan auch dick am Start. Also so unlogisch finde ich das gar nicht. Ja, also mal gucken. Wir müssen natürlich, denke ich, auch bei den AEW New Japan Sachen ein bisschen 50-50 gehen. Wer gewinnt da, wer gewinnt da. Aber ja, das werden wir ja dann ja sehen, wenn es soweit ist. Das ist ja noch ein Monat hin. Ja, aber das ist so das nächste jetzt erstmal für Takeshita da. Ja, ansonsten können wir mal den, also Dynamite haben wir eigentlich so gut wie besprochen mit den wichtigsten Sachen. Rampage ja eigentlich auch. Es waren ja nur die Turniermatches größtenteils. Es gab noch ein Segment mit Jericho und Matt Cardona eben. Das war okay. Jericho hat da ein bisschen Heat bekommen, hat Cardona mit dem Titelgürtel geschlagen, unter anderem mit Hilfe von Brian Keith. Ja, das wird es im Hammerstein Ballroom geben, bei Final Battle dann, im Main Event, um den Ring of Honor Titel. Ist okay, ist ein gutes Match an sich, gute Ansetzung, aber ja, muss man jetzt nicht alles gesehen haben, ne? So, dann kommen wir mal zu Collision. Da gab es noch an sich ein ja, wichtiges Match für diese eben angesprochene Wrestle Dynasty Show. Und zwar hatten wir Willow Nightingale gegen Serena Deeb. Das ist Teil dieses Mini-Turniers, was sie da haben, für diesen International Women's Cup. Da konnte Willow gewinnen, wird damit nächste Woche bei Collision, glaube ich, sogar gegen Jamie Hayter antreten, die ihr Match gegen Queen Aminata gewinnen konnte vor ein paar Wochen. Und ja, das Match war an sich ganz gut, aber halt nichts Besonderes, ne? Also irgendwie eigentlich eine überragende Ansetzung. Willow gegen Serena Deeb. Willow auch erst zurückgekommen. Ja, Aber Match fand ich jetzt nicht so besonders. Die wird aber wahrscheinlich die sein, die AEW repräsentiert am Ende. Das ist richtig. Man könnte da, also es war eigentlich klar, dass die da verliert. Die ist ja eher so der Gatekeeper. Also, dass sie nochmal irgendwie ins Titelgeschehen eingreift, das glaube ich nicht. Na, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel beim Finale, dass dann Julia ihren tatsächlichen Rückkehr feiert, Jamie die Chance auf das Match im Tokyo Dome kostet und dass dadurch dann die Fehde der beiden entbrennt und Willow dann als würdiger AEW-Repräsentant in dieses Four-Way am 5. Januar geht. Ich denke mal, das wird genauso passieren. Also, war jetzt ja, auch nicht schwer, ne? Genau, es gab ja schon die Anspielungen mit den Vignetten von Julia Hart, die auch echt gut produziert sind, also die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Freue ich mich an sich schon, dass sie wieder da ist. Sie hat ja immerhin jetzt gleich mal ein Ziel mit Jamie Hayter, aber keiner weiß trotzdem so richtig, was jetzt ihre Mission ist. Darauf müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis sie dann wieder da ist und eine Promo hält. Weil Jamie Hayter weiß auch nicht so richtig, warum die sie ausgewählt hat. Ja. Also, ja. Die Frage für mich ist wesentlich interessanter, wird Julia dann wieder Teil des House of Black werden? Weil die sind ja jetzt so langsam eigentlich face geturnt. Ne? Und als Julia weg war, dann war ja das House of Black eigentlich noch auf der heelischen Seite. Ja gut, ich weiß gar nicht, was die momentan sind. Also klar, sie werden halt gecheert so von der Crowd, aber... Ja, ich meine, wenn man nach dem Match ein Shake-Hands mit den Gegnern macht, das ist jetzt nicht wirklich heelisch. Ist richtig, aber sie wurden halt immer mal so gebuckt. Ne? Also das ist immer so ein Ding. In manchen Matches in letzter Zeit, das stimme ich dir zu, das waren sie schon Babyfaces, vor allem selbst in einem Match gegen FTA, bei diesem Qualification-Match vor dem letzten Pay-Per-View, waren sie auch eher die Babyfaces im Match. Mhm. Von daher, und Buddy Matthews ja auch beim Pay-Per-View und allgemein, also ja, sie sind halt schon sehr, sehr over, deswegen verstehe ich teilweise nicht, warum sie mit denen nicht so viel machen. Ja. Aber, ja. Aber dann kann Julia ja vorbeikommen, spuckt allen dreien Black Mist ins Gesicht und bringt sie wieder auf Linie, so. Eventuell. Und dann ist sie nämlich der Boss. Ja, genau. Willow gegen Jamie, das Finale gibt es dann ja diese Woche, also jetzt kommende Woche für uns jetzt auch bei Collision am 14.12. quasi. Und so viel dazu. Gewinnerin ist im Tokyo Dome dann in diesem Four-Way-Match mit CMLL, AEW, Stardom und ich glaube Ring of Honor. Da ist ja auch noch was offen, glaube ich. Okay, ja, dann hatten wir bei Collision etwas noch, wo ich sagen muss, das hat mich nicht so beeindruckt, beziehungsweise hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Wir hatten Mina Shirakawa gegen Emi Sakura. An sich ja eine tolle Ansetzung auf dem Papier, ne, sind zwei tolle Wrestlerinnen. Das Ding ist, Mina Shirakawa kriegt ein Titelmatch nächste Woche bei Winter is Coming. Da gab es ja auch ein Top-Videopaket, muss man sagen. Es ist ein Match Mina gegen Mariah, was man seit über einem halben Jahr aufbaut. Das gibt's bei Winter is Coming um den Titel. Und die kriegt hier noch ein Aufbau-Match, sagen wir es mal so, ein Warm-Up-Match, Tune-Up-Match, wie auch immer, gegen Emi Sakura, die, und jetzt halte ich fest, Thorsten, noch nie im AEW-TV gewonnen hat. Dun, dun, dun. Aber warum gehen diese beiden hier 50-50? Warum ist das ein 50-50-Match? Weil Tony es so sehen will. Naja, aber da muss man mal einen Riegel vorsetzen. Oder auch wenn Mina sagt, hey, Emi Sakura in Japan, das kann ich auch verstehen, ist die eine absolute Legende und absoluter Veteran. Und da will, also die will der halt sehr viel geben im Match, aber da muss mal einer einen Riegel vorsetzen und sagen, hey, nee, wir bauen hier gerade ein Titelmatch auf, du musst die hier in 6-7 Minuten musst du die hier dominant wegknallen. Also yeah, sorry. Yeah. Aber auch wenn sie eine Legende ist, aber dann bucke ich die halt nicht in das Match rein. Dann nehme ich halt eine Penelope Ford oder wen gibt's denn noch? Ne, den haben sie noch. Ich habe vorhin mal geschaut vor der Aufnahme. Irgendeine von den Renegade-Twins von ROH oder so. Ja, es muss schon jemand sein, die bei AEW so ein bisschen im TV ist, aber ja, Harley Cameron hat es ja erst, vor 2 Wochen. Aber hey, irgendeine. Harley ist cool. Ja, schon, aber die kannst du halt schnell besiegen. Das ja, ist egal. Ne? Ist auch richtig, ja. So, die kriegst jetzt kein krasses Match, aber zumindest ne, die kriegt jetzt hier einen schnellen Sieg und ja, irgendwie, das Match ging auch 10 Minuten und weißt du, hättest du zum Beispiel das drehen können, hättest NRJ gegen Emi antreten lassen und Mina hätte dann Penelope Ford wegsnacken können. Ja, gut, ja, also im Endeffekt ist ja egal wie rum, weil Penelope und Emi gewinnen ja nichts. Also so gut wie nichts. Also Emi schon gar nicht und Penelope eigentlich auch nicht. Die gewinnen ja nie was. Also an sich sind es schon die richtigen Gegner, nur bitte nicht 50-50. Bei NRJ hat man es richtig gemacht. Da war es ja gut. Weil da war es zumindest ein bisschen, also es war da auch hin und her, klar, aber sie hat am Ende trotzdem halt gewonnen. Und zumindest der Angle danach war sinnvoll, wo sie auch oben stand gegen Mercedes. Das war ein bisschen besser vom Aufbau her, zumindest kam es mir so rüber. Hier, das war einfach, ich meine, die zeigt am Ende 2 Moves und gewinnt, also Mina Shirakawa. Während Emi Sakura hier gefühlt 3/4 des Matches einnimmt. Ich mir denke, ja, warum soll man auch sich jetzt kümmern für Mariah gegen Mina? Es ist irgendwie, hätten sie es bei dem Videopaket belassen sollen, an sich. Ja, und ja. Zum anderen gibt's ja die nächste, die da schon Herausforderungen stellt und vielleicht ist ja auch das Thema. Ding. Ja, ja. Thunder Rosa. Und ich sag mal, über allem schwebt ja auch noch irgendwo so eine gewisse Timeless. Ob sie denn noch Timeless ist, wenn sie zurückkommt, das ist wieder eine andere Frage. Naja, Timeless ist auf jeden Fall ihr Return, weil der passiert einfach nicht. Ja. Also, ne? Mal ohne Witz, ne? Es ist wirklich krass, dass sie das so lange hinauszögern jetzt, weil irgendwann ist mal dieser Peak erreicht und ich glaube, wir haben den fast jetzt schon, weil dass du jetzt auf Thunder Rosa zurückgreifen musst, die, wie ich gelesen habe, seit August 2 TV-Matches hat, beide gegen Hardy Cameron und seitdem nichts gemacht hat anderes, vor allem die letzten Wochen, nichts gemacht hat im TV. Die kriegt jetzt das Match beim Pay-Per-View? Nur weil sie das begründen, weil sie mal Mariah besiegt hat oder Mina besiegt hat? Schon mal vorher. Also, es tut mir leid, ne, aber das sind so Sachen, das ist so auf Krampf, damit man den Return von Toni Storm noch weiter hinauszögern kann. Also, nein, ganz ehrlich, nehmt's mir nicht übel, ne. Irgendwann aber, ist der Bogen überspannt, ne. Ja, auf jeden Fall. Und momentan ist es das bei mir. Ich freue mich auf das Match an sich, also auf Mina gegen Raya, das wird bestimmt ein gutes Match, weil ich mag beide an sich schon. Ist auch ein Match, was sie halt schon lange aufbauen, aber genau dieses Booking hier bei Collision hat es mir ein bisschen vermiest und auch so ein bisschen, dass ich weiß, okay, Thunder Rosa kriegt jetzt den Title-Shot wahrscheinlich bei World's End und Tony kommt vielleicht erst bei World's End, aber das weiß man ja auch nicht. Also irgendwie ist es momentan ein bisschen blöd, was das angeht. Ich glaube, die spannendste Frage an dem ganzen Gemengelage ist, wie wird Tony zurückkehren? Wird sie immer noch die Timeless-Toni sein oder wird sie wieder die alte Toni sein oder ganz was Neues? Naja, ich meine, es ist ihr oberstes Gimmick, was sie je hatte. Also ich glaube nicht, dass sie jemand anders zurückkommt. Sei denn, sie ist wie Chris Jericho und ändert sich jedes Jahr neu. Ja, aber ich sag mal, nach so einem langen Wegbleiben, ich weiß jetzt nicht, ob es dann noch bringt. Und zuletzt war ja das Timeless-Gimmick, muss man ehrlich sagen, es gab ja kaum irgendwie Progress, also dass sie sich da irgendwie fortentwickelt hat. Ne? Also es wäre vielleicht für was Neues gar nicht so schlecht. Ja, an sich schon, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, wir wissen es ja nicht, ne? Also es ist ja die Sache, ja, wenn dann wenigstens mal so ein bisschen, es ist ja lange jetzt schon, steht ja schon in den Büchern, dass die irgendwann zurückkommt, gegen Mariah antritt, aber ich weiß nicht, haben die nicht irgendwie eine Australien-Show nächstes Jahr? Ja, ja, das war auch das Letzte, was ich jetzt gehört habe, dass sie halt in ihrer Heimat ist, um die Stadionshow in Australien zu promoten. Und die ist im Frühjahr irgendwann, ne? Aber das ist jetzt auch schon wieder wochenlang her. Also ich weiß nicht, ob sie da jeden kleinen Ort besucht, aber so lang dauern Promotouren jetzt nicht normalerweise. Aber gut. Es wäre auf jeden Fall blöd, das bis dahin rauszuziehen, muss ich mal ehrlich so sagen. Das hätten sie jetzt schon bei World's End eigentlich machen sollen, finde ich. Aber gut. Ja, um mal den Bogen zu spannen, um mal jetzt alle Shows hier ja fertig zu reviewen. Also wir haben dann für nächste Woche, beziehungsweise um das jetzt abzuschließen, wir haben für nächste Woche, ja, wie schon erwähnt, wir haben Kyle O'Reilly gegen Adam Cole in dem Dynamite Dozen Final Match. Da gibt es dann, ja, der Sieger trifft auf MJF bei World's End. Claudio gegen Will Ospreay im Gold League Match. Wir haben Ricochet gegen Brody King ebenfalls im Gold League Match. Bray Wyatt und Orange Cassidy gegen die Death Riders, John Moxley und Pac. Ich glaube, das dürfte John Moxleys erstes TV-Match seit Ewigkeiten sein. Also ist auch mal wieder schön, den World Champ in Action zu sehen, tatsächlich. Ja, und dann haben wir noch Mariah May gegen Mina Shirakawa, wahrscheinlich der Main Event dieser Show. Und ja, ist, denke ich, eine nette Show für Winter is Coming. Also große Matches auf jeden Fall. Coole Ansetzungen. Einige Stars sind in Action. Also kann man machen. Werden ein paar Leute hoffentlich einschalten. Ich definitiv. Also die Card verspricht gute Action und interessante Matches. Und das ist jetzt eine etwas wertigere Dynamite-Card, aber ist ja eben auch ein Special, Dynamite-Special. Und wir erinnern uns, schließlich ist Winter is Coming, ist der Event, bei dem uns Sting das erste Mal bei AEW über den Weg gelaufen ist. Und dann damals dieses denkwürdige Stare-Down mit Darby Allin. Ja, genau. Also vielleicht passiert ja wieder sowas Ähnliches. Also nicht sowas Ähnliches, aber vielleicht passiert ja trotzdem wieder was Großes, was man vielleicht nicht erwartet. Bei Winter is Coming. Gab es ja auch schon einen Titelwechsel damals um den World Title, ne? Mit Kenny Omega und John Moxley. Das war ja sogar bei derselben Show, bei der Sting auch dann debütiert ist. Also, er ja, hat auf jeden Fall ein bisschen Historie. Genau. Ja, wir haben natürlich noch einige Kommentare letzte Woche bekommen. Die haben ja Thorsten Carter schon beantwortet letzte Woche. Das war von Rivera. Gab es ja einen Kommentar noch. Ja, hat sich bedankt für den super Podcast. Also, ja, wenn ihr unseren Podcast auch wieder entspannt zum Hören fandet, der lasst auf jeden Fall ja ein Like da, beziehungsweise ja, schreibt gerne einen Kommentar. Wie seht ihr das Turnier? Wie seht ihr unsere Meinungen zum Continental Classic und zum allgemeinen Geschehen, auch um den World Title? Da gehen ja vielleicht auch ein paar Meinungen auseinander, gehe ich mal von aus. Wie ihr das seht, ja, würde uns auf jeden Fall interessieren. Genau, und ja, haut fleißig wieder in die Tasten rein. Ja, wir haben jetzt hier auch wieder knapp über eine Stunde erzählt. Thorsten, hast du noch was loszuwerden unbedingt? Ja, also natürlich wie immer alles hören, was wrestling-infos.de raushaut, auch lesen. Es gibt zum Beispiel einen interessanten ersten, ich glaube sogar spoilerfreien Erlebnisbericht zum großen TV-Total-Promi-Wrestling. Da waren natürlich auch Leute aus unserem Team dabei und haben sich das angeschaut. Ja, und auch sonst die Showberichte. Ja, das wäre es dann eigentlich soweit im Moment. Ne? Schöne Weih, also sollte ich vorher nicht mehr bei den Weeklys bei sein, wünsche ich schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und überlasse dir die letzten Worte. Ciao, ciao. Ja, danke fürs Zuhören. Ebenso kann ich genauso mich anschließen. Sollte ich nicht mehr zu hören sein dieses Jahr. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber falls es so ist, natürlich euch auch ja für die Zeit schon mal eine tolle Vorweihnachtszeit und eine tolle Weihnachtszeit. Ja, habt viel Spaß und ja Erholung mit euren Familien, wenn es dann so ist. Und ja, schaut ein bisschen Tournament-Action mit dem Continental Classic. Ja, schreibt gerne in die Kommentare bei uns, beziehungsweise ins Forum. Und ja, wie ihr das Ganze seht, wir antworten auch drauf. Und ja, liebe Grüße an alle Zuhörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.